Muss halt gespielt wollen! Hat unser Herrgott selbst nicht gesagt, wer sich die Woche mühsam geplagt, der feiere Sonntag dafür, lustig im Kruge beim Bier. Alltags, da drischt der Bauer sein Stroh, sonntags im Kruge zecht er dann froh. Schön klingt die Dorfmusik dazu, Kinder, juhu! Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt, hei, didel, didel, dei, didel, didel, dum, dum. Jedes kleine Mädel die Liebe gleich fühlt. Hei, didel, didel, dei, didel, didel, dum, dum. Und der lange Jochen, die reizende Katrin, dann bei der Masurka berührt mit den Knien. Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt. Hei, didel, didel, dei, didel, didel, dum. Juhu! Brummbass im Takt, hei, wie das alle Herzen gleich packt. Die Klarinette fällt ein, die bläst das Dorfschneiderlein. Laut schmettert die Trompete dazu, das hört in ihrem Stall eine Kuh. Sie denkt, der Stier hat gebrüllt und wird ganz wild. Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt, hei, didel, didel, dei, didel, didel, dum, dum. Jedes kleine Mädel die Liebe gleich fühlt. Hei, didel, didel, dei, didel, didel, dum, dum. Und der lange Jochen schiebt immer durch den Saal, denn die Katharina will immer noch mal. Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt, hei, didel, didel, dei, didel, didel, dum, juhu! Katharina will immer noch mal, wenn man so nach Hause.